den Laternen angeln, ist ihnen egal. Also macht den Mann nicht, wenn die FDP auf den Faschistenzug aufspringt und für kontrollierte Migration skandiert, dann holt die Mann nicht von der Laterne Ball. Wär ja illegal, ich hab gehört den Tegel, da hängen die ab, die Plakate auf Greifhöhe. Warte mal hin, aber holt die Mann nicht runter, da Ball wär ja Mitte, ein Schweig der Unterdrückten, einzelne Worte sind nicht mehr als genug, um eure Scheißwerte auszudrücken. Also holt die Wahlplakate mal nicht von der Laterne, weil wäre ja illegal. Also holt die Wahlplakate mal da nicht runter, sondern dass die alle da mal anders tun, wäre irgendwie verboten. Hab ich gehört. Ich will viele Hütten, krieg in Palästen, können sich für irgendeine Partei. Ich repräsentiere keine Parlamente. Laternenangeln ist illegal, also mach den mal nicht. Also bald darunter zu nehmen, wir schon irgendwie verboten oder so. Also lass die mal alle da und heile. Weil du hast die Wahl, was mit Nazi-Propaganda an deiner Straße passiert. Zerschnitten, angemalt,